Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Schaut man in dieser Woche in den Feuilleton, kommt man an einem Thema nicht vorbei. Der neue Film von Jan-Henrik Stahlberg, Fickefuchs. Schon allein der Titel, eine echte Provokation. Wie viel Zündstoff sonst in der Männersatire steckt, weiß unser Filmkritiker Hartwig Tegeler. Außerdem hat er sich die Schweizer Komödie Flitzer angesehen und einen Film, der nicht im Kino, dafür aber bei Netflix anläuft. Mudbound, der afrikanischen Filmemacherin Dee Reese. Zunächst aber geht es mit Fickefuchs um das Drama der Männlichkeit zwischen Pornosucht und wahren Gefühlen. Ich mag junge Frauen. Ich bin mir da treu geblieben. Männerlyrik von Rocky. Der ist 49 Jahre alt und denkt sich immer noch als Frauenheld. Jetzt hat der ehemals größte Stecher von Wuppertal Prostatakrebs, was er wie vieles nicht wahrhaben will. Dann steht da dieser junge Typ vor seiner Tür. Was wollen Sie? Ich bin Ihr Sohn. Ich bin Torben. Ich habe keinen Sohn, Thorsten. Ich heiße Torben. Torben war wegen eines Vergewaltigungsversuchs in der Psychiatrie. Ansonsten beziehen sich seine Sexerfahrungen auf Internetpornos. Jetzt will er lernen. Auf den Spuren meines Vaters. Rocky und Torben sind ziemlich widerliche Kotzbrocken. Und Jan-Hendrik Stahlbergs Film Ficke Fuchs möchte so gar nicht in heutige Zeiten passen, in denen Tag für Tag männliche wie weibliche Missbrauchsopfer ihre Peiniger outen. Will da jemand solche Typen auf der Leinwand anschauen, die zudem noch veritable Loser sind? Man sollte schauen. Rocky und Torben beim Flirtseminar, auf Berlin-Kneipentour, am Ende auf einer griechischen Insel. Regisseur Jan-Hendrik Stahlberg inszeniert eine präzise und schmerzhafte Demaskierung männlicher Wünsche und männlichen Begehrens. Das Besondere aber ist, dass der Filmemacher seine männlichen Figuren lächerlich macht, ohne sie zu verraten. Keine Distanzierung, nur zeigen, beschreiben, sezieren. Das ist ein Kunststück, das wir allerdings aushalten müssen, weil politisch korrekt ist das mit der fehlenden Distanzierung nicht. Ficke Fuchs von Jan-Hendrik Stahlberg, herausragend. Flitze ist Sport. Peter Luisis Film zeigt viele nackte Körper, aber es geht in Flitzer weniger um Sex. Der spießige Lehrer Balz Neff, gespielt vom Schweizer Komiker und Schauspieler Beat Schlatter, verzockt das Geld für den neuen Schulsportplatz. Nun steht ihm das Wasser bis zum Hals. Deswegen überzeugt er Friseur und Wettbüroinhaber Kuschtrim von einem ganz besonderen Geschäft. Man solle doch auf diese Nackten wetten, Flitzer, die übers Fußballfeld rasen. Und Spieler wie Torwart irritieren. Ich glaube, du hast noch nicht ganz verstanden, was ich da mache. Wieso soll jemand auf einen Flitzer wetten, wenn er auch ganz einfach aufs Spiel wetten kann? Weil es etwas Neues ist. Kuschtrim ist nun überzeugt. Also bildet Lehrer Neff eine geheime Flitzertruppe aus. Vom Obdachlosen oder der Sexarbeiterin bis zum Migranten. Marwan Al-Shara, ich habe 30 Jahre und keine Arbeitsbewilligung. Das ist kein Problem. Willkommen in der Schweiz. Fortan rollt der Rubel. Flitzer vom Schweizer Filmemacher Peter Luisi singt das hohe Lied auf die befreiende Wirkung der Nacktheit, mit dem dieser Lehrer und seine Umgebung den Panzer ihrer Spießigkeit abwerfen dürfen. Das ist sehr sympathisch und nebenbei saukomisch. Flitzer von Peter Luisi. Bei uns im Schweizerdeutsch mit Untertiteln im Kino empfehlenswert. Wenn ich an die Farm denke, denke ich an Schlamm. An Dreck verkrustete Knie und Haare. Kein fließendes Wasser, kein Strom. Mississippi, auf dem Land. Wenn es regnet, sitzen die Familien tagelang auf ihren Farmen fest. Im Schlamm. Laura, die Frau des weißen Farmers, gespielt von Carey Mulligan. Ich träumte in Braun. Dee Reese Film Mudbound spielt 1946 im Süden der USA, auf dem Land, und entfaltet ein Panorama der Nachkriegsgesellschaft, das der afroamerikanische Kriegsheimkehrer Ron Zell so charakterisiert. Ich hatte für mein Land gekämpft und kam zurück, um festzustellen, es hatte sich nichts geändert. In Europa war Ron Zell der Befreier. Hier ist er der, wie die weißen Rassisten ihn titulieren, der Nigger. Ich weiß nicht, was man ihnen da drüben erlaubt hat, aber sie sind hier in Mississippi. Sie gehen durch die Hintertür. Das sagt der weiße McAllen-Vater zu Ron Zell. Sein Sohn Jamie, Garrett Hedlund spielt ihn, kommt traumatisiert aus dem Krieg. Der Einzige aber, der ihn versteht, ist der andere Veteran, der schwarze Ron Zell, Jason Mitchell. Dass sich ein Weißer und ein Schwarzer anfreunden, das ist im Mississippi des Jahres 1946 hochgradig gefährlich. Lebensgefährlich. Laura, die Frau von Jamies Bruder Henry. Gewalt ist ein wesentlicher Teil des Landlebens. Ich habe gelernt, eine blutende Wunde zu nähen, eine Schrotflinte zu laden und zu schießen. Meine Hände haben all das getan, aber in meinem Kopf war es nie leicht. Mudbound ist ein grandioser Film, weil er mit dem Erzählen aus den jeweiligen Blickwinkeln der weißen und afroamerikanischen Figuren das komplexe Bild einer rassistischen Gesellschaft zeichnet. Und der Schlamm, durch den die Menschen im Film waten, wird zur Metapher für den Urgrund, den Urschleim einer Gesellschaft, deren Spaltung heute immer noch größte politische Sprengkraft hat. Wenn dann die Brüder am Ende den rassistischen Vater zu Grabe tragen, dann kriegen sie ihn nur mit Hilfe ihrer afroamerikanischen Nachbarn unter die Erde. Diese Metapher kann man sich gerne auf der Zunge zergehen lassen. Mudbound von Dee Reese, von diesem Freitag an als Stream auf Netflix, ein Meisterwerk. Far away from any soul.